WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ausschließlich hier im Radio bei 1Live. Freie Themennacht. Und das heißt ja, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Heute ausschließlich im Radio und morgen auch wegen Karneval ausschließlich im Radio. So, mit wem fangen wir an? Mit Morris, 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Morris. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe gestern das Thema Einsamkeit mitbekommen bei euch und da fiel mir auf, dass ich doch sehr einsam bin. Ich habe vor 12 Jahren meinen Partner verloren an HIV. Wie lange ist das her? 12 Jahre. Ja. Und ich hatte zwar zwischendurch eine Beziehung, eine ziemlich kurze. Deswegen bin ich damals von Berlin nach Düsseldorf gezogen. Mhm. Das ging aber nicht gut, weil es einfach nicht gepasst hat. Und jetzt habe ich 4-mal Tagesklinik gemacht. Also ich bin 2006 hierher gezogen, habe 4-mal Tagesklinik gemacht, habe eine Psychotherapie gemacht. Was heißt 4-mal Tagesklinik gemacht? Ich bin wegen Depression anfänglich reingegangen und ja, letzten Endes mit einer Agoraphobie, also Angst vor Menschen. Ja. Ich habe also große Angst, mit dem Bus zu fahren, in den Supermarkt zu gehen, solche Sachen halt ungeheuer schwer. Ich habe auch eine Einzeltherapie gemacht, ich nehme auch Medikamente, aber es fällt mir halt einfach wirklich schwer und ich habe dann halt festgestellt, dieses Thema Einsamkeit, das betrifft mich halt auch, weil ich habe mich zurückgezogen. Ich lebe mit 2 Katzen zusammen. Die sind eigentlich mein größter Umgang oder mein einziger Umgang. Ich habe noch einen Bekannten, der ist hetero. Der kommt regelmäßig, aber da bin ich dann eher der Psychotherapeut und versuche ihm zu helfen. Diese zweite Beziehung, von der du gerade gesprochen hast, nach dem Tod deines Freundes vor 12 Jahren. Wie lange hat die gehalten? Die hat 3 Jahre gehalten. Ja, immerhin. Aber das war aber mehr ein Zweckbündnis. Ah ja. Ich wollte und konnte nicht nach dem Tod meines Partners alleine sein. Und nach diesem oder außer diesem dreijährigen Kontakt gab es sonst keinen weiteren Mann in deinem Leben? Nein. Nein. Es gab vorher schon mal jemanden, aber das ist nicht noch vor der Beziehung mit einem verstorbenen Partner. Kann das sein, dass deine Einsamkeit und die damit verbundenen Krankheiten, die du gerade aufgezählt hast, mit dem Tod deines Freundes maßgeblich zusammenhängen vor 12 Jahren? Ja, das sagen die Therapeuten. Das sagen ich die Therapeuten. Ich bin in eine Beziehung gerutscht mit einem Partner, der Borderliner war. Ich habe das hingenommen, ich liebe dich, ich hasse dich, verlass mich nicht, dieses Wegstoßen, dieses Ranziehen. Das heißt, ich habe wochenlang nicht gemeldet. Ich habe gedacht, okay, ich muss das irgendwie hinkriegen, weil du kannst ja nicht alleine sein, du möchtest nicht alleine sein und letzten Endes bin ich genau da reingeraten. Wir reden jetzt von der 12-jährigen Beziehung, von der langjährigen Beziehung, die vor 12 Jahren zu Ende gegangen ist. Nee, von der letzten Beziehung. Ach, von der letzten, okay. Nach dem Tod. Ja, meine Frage war gewesen, hat dich letztendlich der Tod deines Freundes vor 12 Jahren, hat der dich so reingerissen in diese psychischen Probleme? Ja. Wie lange waren die Therapeuten und das denke ich auch. Ja. Wie lange warst du mit diesem Mann, der vor 12 Jahren gestorben ist, zusammen? Wir waren 2 Jahre zusammen. Wie groß war diese Liebe? Wir sind eigentlich nach der ersten Nacht gleich zusammengezogen. Das heißt, eine große Liebe? Eine große Liebe. Wir wollten heiraten. War es die größte Liebe in deinem Leben bisher? Ja. Wir wollten am 15. August heiraten, am 13. August ist er gestorben. 2 Tage vorher. Mhm. Du hast jetzt viele Dinge erzählt, die dich seelisch und psychisch plagen. War das früher ganz anders? Hattest du mit all diesen Dingen nichts zu tun? Gar nichts. Ich war in einer schwarzen Szene, in dieser, wie man es auch nennt, Grufti-Szene unterwegs. Ich war jeden Abend auf Party. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Das war überhaupt kein Problem für mich. Dir ging es gut? Mir ging es gut. Mhm. Ich hatte keine Probleme. Kann das sein, dass du bis heute letztendlich den Tod deines Freundes nicht verwunden hast? Ja, denke ich mal. Das ist natürlich gravierend nach 12 Jahren. Ja, aber wie gesagt, ich hatte zwischendurch eine Partnerschaft, wo ich gedacht habe, okay, aber die hatte ich ja noch. Ich mir helfen und letzten Endes, als ich hier nach Düsseldorf gezogen bin, bin ich gleich nach 3 Wochen in der Psychiatrie gelandet. Erst stationär und dann teilstationär. Weißt du, man darf sich auch keine Partnerschaft suchen, damit einem geholfen wird. Das muss andersrum laufen. Man muss sich an jemanden annähern oder jemanden lieben und dadurch verliert man die Trauer. So rum muss das laufen. Ja. Ich glaube, dass diese... Heute ist mir das klar, aber damals war es halt anders. Ich habe gedacht, bloß nicht alleine sein, bloß nicht in dieses Loch fallen. So, jetzt hast du das alles, wie gesagt, beschrieben. Wie lebst du im Moment? Hast du einen Beruf? Kannst du einem Beruf nachgehen? Nein, ich habe einen Rentenantrag gestellt. Ich kann nicht mehr in der Pflege arbeiten. Du warst Pfleger? Ich war Altenpfleger. Du kannst nicht mehr arbeiten? Definitiv Nein, nicht? Definitiv nicht. Ich kann körperlichen Kontakt nicht ertragen. Mhm. Und der ist halt in der Altenpflege so. Natürlich, klar. Gab es die Überlegung, Morris, irgendwie vielleicht eine Umschulung zu machen? Man hat mir einiges vorgeschlagen, Sozialversicherungskaufmann. Aber die Sozialversicherungen bauen ja auch ihre Kräfte ab. Also von daher ist das utopisch. Mhm. Der Hintergrund meines Fragens ist folgende. Du bist ja noch ein junger Kerl. Du bist 39. Das darf ja jetzt nicht so sein, dass du jetzt quasi schon ab jetzt in Dauerrente bist. Nein, also ich habe ja nochmal eine Ausbildung angefangen. Ja. Familienpfleger. Ja. Und eine Mitschülerin hat dann der Schulleitung erzählt, dass ich HIV-positiv bin. Daraufhin bin ich gekündigt worden, fristlos. Okay. Ich bin vors Arbeitsgericht gezogen. Die haben gesagt, eigentlich eine Weiterausbildung müsste fortgeführt werden. Man könnte mir das aber nicht zumuten in diesem Betrieb. Mhm. Und daraufhin hat dann auf das Arbeitsamt gesagt, okay, wir zahlen keine Umschulung mehr. Ja, verstehe. Welche Sehnsucht hast du? Ich würde gerne wieder arbeiten. Und ich würde ganz gerne auch wieder unter Menschen gehen können, ohne dass ich Angst habe. Mhm. Du hast nur einen Freund, von dem du gerade erzählt hast, der dich ab und zu besucht. Und da musst du dann der Seelentröster sein. Ja. Sonst keine Menschen, nichts, gar nichts. Ich habe meinen Vater, aber auch nur heimlich, und meine Mutter darf nicht wissen, dass wir Kontakt haben. Wie könntest du dir denn den Weg zurück ins Leben vorstellen? Ich hoffe ja, dass eine Therapie irgendwann was bringt, dass ich sagen kann, okay, ich kann in die Altenpflege zurückkehren. Oder zumindest stundenweise wieder arbeiten und auch am Leben wieder teilnehmen, sodass ich auch wieder mal irgendwie weggehen kann und sagen kann, okay, lernen Leute kennen, ohne dass ich bedrückt bin. Wie oft denkst du an deinen verstorbenen Freund? Eigentlich täglich. Zumal jetzt auch unser Jahrestag kommt. Wir haben uns am 14. Februar kennengelernt. Mhm. Und im Moment ist es ziemlich bedrückend. Weißt du, Morris, bei allem Respekt für die Trauer und deinen Verlust, den habe ich hundertprozentig, davon kannst du ausgehen. Ja. Finde ich, dass zur richtigen Trauer auch das Loslassen gehört. Ja. Und nach 12 Jahren muss man in einer gewissen Weise loslassen. Das heißt nicht, dass du ihn vergessen sollst oder dass du ihn nicht auf einer bestimmten Ebene immer lieben sollst. Darum geht es gar nicht. Aber diese Trauer, die du jetzt praktizierst, zerstört ja dein Leben. Und das ist eine schlimme Trauer. Deswegen hoffe ich ja darauf, ich gehe im Mai nochmal tagesklinisch in der Therapie. Sprichst du denn in der Therapie das auch mal? Sprichst du das auch in der Therapie richtig an, dass das so dominant ist mit dem Freund? Also die ersten drei Male habe ich es nicht angesprochen, beim letzten Mal habe ich es angesprochen. Und da habe ich dann gesagt, ich werfe hin, ich mache die Therapie nicht zu Ende. Und da hat der Therapeut gefragt, was wird denn Ihr verstorbener Partner sagen dazu? Und da bin ich in Heulkrämpfe ausgebrochen und konnte einfach nicht mehr. Mhm. Und ich denke mal, ich muss das deutlicher formulieren, dass ich das in den Griff bekommen muss. Weil finde ich auch. Und ich weiß es jetzt nicht, aber es ist so ein Eindruck von mir, dass glaube ich, da der Schlüssel für dein ganzes Elend liegt, dass du mit dieser Trauer fertig wirst. Und der Therapeut hat was Richtiges gesagt. Dass er dir vor Augen, du musst dir vor Augen halten, was dein verstorbener Freund dir raten würde, was er sagen würde. Der würde sagen, lebe. Der würde sagen, du kannst mich lieben, aber geh weiter im Leben voran. Genieße das Leben, mach was aus deinem Leben und sitze nicht da und weine. Das ist kein Leben. Ja, schau nach vorne. Das ist das, was er sagen würde. Das wird er sagen, ne? Ja, genau das. So. Aber es ist halt schwer für mich umzusetzen. Ja, aber dafür gibt es... Wenn ich hier zu Hause sitze und auf dem Sofa sitze und im Fernseher starre und denke so, oh Gott, noch eine Daily Soap und noch was irgendwie. Und weil deine Gedanken sich im Kreis drehen und du sitzt wie in so einem Hamsterrad drin. Und deswegen brauchst du Hilfe von außen, jemand, der dich aus diesem Hamsterrad rausschubst. Mhm. Und dann glaube ich auch, dass du eine Chance hast, wieder in ein relativ normales Leben zu kommen. So geht Darum bin ich auf den Stationär gegangen. Ich bin in Tagesklinien gegangen, weil ich gesagt habe, es kann das ja nicht sein, dass ich war ja früher total anders. Ja, also ich bin immer irgendwie unter Menschen gewesen. Ich war immer irgendwie... Boris, vertrödel nicht noch mehr Jahre deines Lebens. Ja. Jedes Jahr, was vergangen ist, ist unwiederbringlich weg. Weg. Für immer. Ja. Das ist auch das, was mir auffällt. Deswegen ich gestern Abend, als ich das mit Einsamkeit gelesen habe, ich gedacht so, okay, Einsamkeit, ja, aber es muss auch irgendwo rausgehen. Mhm. Und deswegen habe ich auch wieder einen Termin in der Tagesklinik. Ja. Das dauert ja immer so lange, bis man irgendwo Termine bekommt. Also ich rate dir dringend, das da wirklich intensiv zu thematisieren. Mhm. Und wir wollen hoffen, dass du einen guten Typ gerätst, mit dem du arbeiten kannst. Das muss die Richtung sein. Das wünsche ich dir. Ich kenne ja den Therapeuten. Ich glaube, der tut mir ganz gut. Gut, das war schon mal. Der hat schon ein paar Mal den, soll man sagen, den Arsch gewaschen. Ja. Morris, ich möchte dir gerne auch noch ein Gespräch, kann ja nicht schaden, mit meinem Psychologen anbieten. Mhm. Nicht? Ja. Doch, das ist der Henning heute Nacht. So die Linie, so von meiner Seite aus habe ich dir gerade gesagt. Lebe im Sinne deines verstorbenen Freundes, den du so geliebt hast. Ja. Das ist die Art, wie du die Liebe fortführen kannst, indem du in seinem Sinne lebst. So ist es, glaube ich. Ja, da hast du recht. Ich wünsche dir ganz viel Glück und viel Kraft, Morris. Jo, danke. Du legst bitte auf und der Henning ruft dich gleich an. Okay. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Ihr erreicht uns kostenfrei. Und es geht weiter mit der Birgit, die ist 54. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen. Morgen, Birgit. Birgit, um was geht's bei dir? Oh, ich bin erst 53. Entschuldige, aber, bitte. Aber trotzdem, es geht darum, ich habe eine seltene Erkrankung, und zwar eine Bindegewebsstörung. Eine Bindegewebsstörung? Ja. Wie macht sich die deutlich, die Erkrankung? Ja, dass es mittlerweile so schlimm ist, also das hat sich da seit 2-3 Jahren so zugespitzt, also dass ich mittlerweile nicht mehr angefasst werden darf. Also jeder Druck von außen macht mir Probleme. Also je fester, desto schlimmer und desto nachhaltiger und desto mehr schmerzhafte Bewegungseinschränkungen bekomme ich dann davon. Moment, wenn wir uns jetzt persönlich kennenlernen würden und ich würde dich so kräftig in den Arm nehmen und so drücken, weil ich mich freue, dass ich dich sehe, das wäre schlimm. Genau, das hat mein Freund mit mir getan und dann kriege ich schlimmste Schmerzen. Das fängt sich dann bei mir an einer anderen Stelle. Also das ist nicht, wie soll ich anfangen? Ich fange mal anders an. ich habe eine krumme Wirbelsäule, eine Skoliose. Das sind alles Sachen, die für diese Krankheit sprechen. Mhm. Und ich habe eigentlich mit der Sache gut leben können, bis habe dann 2008 auch meinen Freund kennengelernt und habe lauter schöne Dinge mit dem getan. Plötzlich, das war in 2008, ja, da war ich 47. Ich habe eine Impfung bekommen, habe ich jetzt erst im Nachhinein rekonstruiert, beziehungsweise als ich für den Humangenetiker eine Aufstellung machen musste, haben wir festgestellt, dass es direkt dann nach einer Impfung anfing. Was für eine Impfung war das? Das war eine Impfung, eine Vierfachimpfung. Ich dachte, ich kriege eine Tetanus und Diphtherie sollte aufgefrischt werden. Da war aber noch Polio mit dabei und auch Keuchhusten. Mhm. Ich hatte da schlimme Schmerzen, und zwar, also ich hatte sehr schlimme Nebenwirkungen, dachte, naja, es war jetzt wieder, weil du jetzt gehört hast, gentechnisch, machst du jetzt übermäßig Gedanken drum und dachte, na gut, hab mir das beguckt und dann auf jeden Fall ging das dann auf einmal, meinen Freund habe ich Ostern 2008 kennengelernt und allerschönste Beziehung nach Rosenkrieg, nach 19 Jahren Ehe, war das einfach das Beste, was mir passieren konnte, dachte ich damals. Ja gut, wir haben uns die Füße massiert. Plötzlich habe ich das nicht mehr haben können, dass er mir die Füße massiert. Habe ich mit den Sehnen der Füße ein Problem bekommen. Mhm. Dann war es, habe ich beim Krankengymnasten, der hat mir das Knie plötzlich, hat ein Bein gedrückt, war das Knie überdehnt, war das Knie locker. Ich bin zum Arzt gegangen, der hat an der Kniescheibe gewackelt, dann wurde das schlimmer, konnte ich nicht mehr bergab gehen. Dann dachte ich, auf der Arbeit hatte ich auch Stress, Mobbing und ich wollte einen Arbeitsplatz wechseln, weil sie wegen Umstrukturierung mir kündigen wollten. Dachte ich, jetzt suchst du einen neuen Arbeitsplatz, machst noch eine Reha vorher. Mhm. Der Reha, der Gutachter hat mich überall angefasst, 2 Stunden mich untersucht und hat am nächsten Tag hatte ich dann überall Schmerzen. Also ich hatte nie den Schmerz sofort. Genau, das lasse ich mich mal fragen. Du, wenn man dich fest anpackt, ja, was spürst du dann? Also, was heißt spüren? Ich krieg nach einer Massage, war es dann so, dass dann meine Schulter wie locker war. Ich bin nach der Massage aufgestanden und dann kraxt das überall, als ob ich keine Muskeln mehr an mir habe. So war das in 2012. Sagen wir mal, gehen wir mal in die Jetztzeit. Wenn ich dich fest am Arm drücken würde, was wäre dann? Dann würde ich Sehnenprobleme bekommen. Also das schlimmste Beispiel ist jetzt, ich habe einen Klaps auf den Oberschenkel bekommen, das war im August 2013. Und seitdem habe ich solche Probleme mit der Sehne bekommen an der Hüfte, also der Klaps war oben am Oberschenkel, ziemlich weit oben, und an der Hüfte vorne, seitlich, habe ich dann praktisch wie eine Sehnenentzündung bekommen und das ist jetzt wie eine Verhärtung, wo immer wenn ich jetzt irgendwie eine Berührung bekomme. Deshalb frage ich nochmal konkret. Ich fasse dich fest an deinem Oberarm an. Zunächst die erste Frage, was empfindest du? Ich empfinde es ganz normal. Nur dadurch, dass ich jetzt schon seit 1,5 Jahren kaum eine Berührung zulassen darf, bin ich so sensibilisiert, dass ich jede Berührung, wenn jetzt nur ein Lufthauch an mir vorbeigeht, das ist auch, ich bin so überempfindlich. Also das Gewebe ist... Okay, eins am anderen. Ich will es nur verstehen. Im Moment, also wenn ich dich anfassen würde, würdest du... Da würde ich wahrscheinlich durchdrehen, weil sowas würde ich nicht nochmal überstehen können. Weil was wäre denn dann? Tut das besonders weh am Oberarm, wenn ich dich anfasse? Nein, es entwickelt sich erst was. Es ist wie wenn man muss sich das so vorstellen mit meinem Bindegewebe, das Kollagen geht praktisch weg. Also nicht so ausführlich. Ich will es nur einfach ganz praktisch. Ich fasse dich an. Dann spürst du im ersten Moment nichts und das kommt später? Oder ja. Weil wie wenn du einer Pflanze praktisch den Saft wegschneidest und es dauert ein paar Tage, bis sie dann welk wird, so passiert es, kann man sich das vorstellen, bildlich mit meinem Bindegewebe innerlich, nach außen nicht sichtbar. Das heißt, in dem Moment, wo ich dich anfasse, ist es gar nicht so schlimm für dich? Nein, aber es gibt dann eine Quetschung im Körper, die dann massiv sich zuspitzt, bis nach 3 Tagen ist der Höhepunkt, dann habe ich höllische Schmerzen. Wann tut es denn weh, wenn es nicht sofort weh tut? Ja, das fängt an, Stunden später fängt es an, am nächsten Tag. Stunden später fängt es an. Gestern habe ich einen Ultraschall bekommen, dann habe ich heute einen Rollladen hochgezogen und habe dann in der Lendengegend ganz schlimme Schmerzen, weil ich an der Niere Ultraschall gemacht bekam. Ein Ultraschall ist ja harmlos. Das ist ja nur, das ist harmlos, ja. Und das allein hat schon so eine Wirkung. Aber es ist so, dass ich seit über einem Jahr krankgeschrieben bin, weil ich den Klaps auf den Oberschenkel bekam. Und wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, also es ist nicht jeden Tag das Gleiche, aber ganz oft ist es der Fall, kann ich nur mit dem rechten Fuß hochgehen, weil wenn ich mit dem linken Fuß hochgehe, diesen Schritt mache, die Treppe mit Belastung, dann hat man das Gefühl, als ob diese Sehne aus dem Oberschenkel rauskommen will, als ob die sich von dem Bindegewebe trennen. So, das heißt, du musst mit deinem Körper wie mit einem rohen Ei umgehen. Genau. Du darfst dich nicht stoßen, du darfst dich nicht darfst dich nicht anfassen lassen. Ja. Du darfst dich selbst gar nicht fest irgendwie. Die ganze Zeit habe ich mich dafür noch entschuldigen müssen, dass es noch geht, dass ich mich zum Beispiel duschen kann. Der Arzt fragt mich, ja, wie soll das sein? Sie setzen sich auf einen Stuhl und es tut ihnen nichts. Und wenn ich sie anfasse, ja, also die Ärzte haben ja ein Problem damit, die denken alle, ich übertreibe oder was auch wobei, immer. Wobei das eine gute Frage ist. Wenn du dich auf den Stuhl setzt, hast du Belastung auf den Pobacken. Wenn dich jemand fest an dem ein Masseur beispielsweise an den Pobacken anfasst, ist das ja auch eine Belastung. Wo ist der Unterschied? Also mir hat man das so erklärt, dass der Körper selbst kann sich nicht verletzen. Man streichelt sich, wenn man sich jetzt duscht, dann seift man sich an, dann streicht man über den Körper drüber. Man selbst krapscht sich nicht so an, wie es zum Beispiel in der Uniklinik passiert ist. Ja, man hat meine Arme angekrapscht, ja, und wollten den Muskeltonus testen. Ja. Und ich habe gesagt, stopp, das dürfen Sie nicht. Und 2-3 Tage später konnte ich auf der Arbeit, also ich habe beim Steuerberater gearbeitet, konnte ich keine Ordner mehr tragen. Jedenfalls sind doch die Oberarme jetzt da an den Stellen wie ganz lapprig geworden. Also die wackeln hin und her jetzt. Ich bin dünn, ich habe nur. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass viele, die glauben, dass du eine Simulantin bist. Ja, Hypochonder oder was auch immer. Oder also zum Beispiel, es ist ja so, ich habe mit meinem Freund eine ganz, ganz tolle Beziehung gehabt von 2008 bis 2013, wo dann diese schlimme Verletzung kam, wo ich dann nicht mehr angefasst werden durfte, wo ich auch nicht mehr mit ihm schlafen konnte. Weil was war das für eine schlimme Verletzung? Da hat endlich eine meine Krankengymnastin hat mich dann, nachdem ich bei der Massage Probleme hatte in der Kur, hat meine Krankengymnastin mich zu einem Orthopäden geschickt, den sie kannte, den ich auch kannte, der einfach wirklich kompetent ist. Da bin ich hin und ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Der hat mich untersucht und hat meine Wirbelsäule, hat mir gezeigt, wie es wäre, wenn die Wirbelsäule gerade gebogen werden würde. Mhm. Was dann passiert und diese Bewegung, also dieses Biegen, meine Wirbelsäule dadurch, die S-förmig gebogen ist und er hat die praktisch gerade gebogen und dieses Schwingen in den Körper rein dann, weil das Gewebe so weich ist. Und das hat was Schlimmes verursacht. Hat dann ausgelöst, dass ich in der Leiste Schmerzen hatte. Am nächsten Tag konnte ich kaum noch sitzen und am dritten Tag stand ich in der Dusche und wollte meine Füße einseifen. Und hab dann die Sehnen durchs ganze Bein springen. Okay, ich verstehe. Da ist was Schlimmes passiert. Du bist mit deinem Freund nicht mehr zusammen. Wir haben immer wieder, treffen wir uns, ja, weil wir versuchen es immer wieder. Wir haben uns auch schon, ja, Dinge ausgedacht. Also es hängt so in der Luft. Wenn man 5 Jahre zusammen war, kann man natürlich schon auch mit einem anderen Mann, wäre ja gar nichts mehr möglich. Mhm. Okay, also ihr versucht es irgendwie noch ein bisschen. Nee, momentan hat er ganz auf Ablehnung, weil er von der Krankheit nichts hören möchte, obwohl er gar nicht so viel darüber weiß. Warum ich eigentlich aber auch anrufe, ist, ich habe eigentlich an mir ein System entdeckt mit den 3 Tagen. Ich habe dadurch, dass ich schon seit 2 Jahren es aufgezeichnet habe und eigentlich gedacht habe immer, das kannst du ja keinem erzählen, was dir hier passiert. Wenn ich das angesprochen habe bei einem Arzt, die waren immer stinkend. Was ist das für ein System von 3 Tagen? Dass nach 3 Tagen der Höhepunkt ist, wo dann diese Verletzung am meisten schmerzt. Okay. Also ich war beim Arzt. Ich bin beim Arzt gewesen, habe dann gesehen, einen Tag später war ich kränker als vorher. Okay. Dann hat mein Freund gefragt, ich hab's verstanden. Dann fragte er, hatte ich wieder einen Arzt verletzt? Und dann ist es eigentlich so, dass ich immer die bin, die irgendjemanden beschuldigt. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich wissen, was mit mir los ist. Okay. Und dann habe ich die Diagnose bekommen. Ich hab's grob verstanden. Okay. Gibt es denn jetzt ein Arzt oder Ärzte, die das so dir glauben und auch so akzeptieren, wie du es sagst? Also ich habe nächste Woche in Chemnitz einen Arzttermin von jemandem, der mir glaubt, mit dem ich schon gesprochen habe, was natürlich eine Tagestour für mich ist. Ich komme hier aus zwischen Fulda und Frankfurt. Ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir fährt, weil eigentlich niemand mehr für mich da ist. Deshalb wollte ich eigentlich gestern zu dem Thema allein anrufen, weil ich wirklich allein da stehe. Ja, aber im Klartext, meine Frage war gewesen, es gibt im Moment noch immer keinen Arzt, der das so akzeptiert. Also es gibt viele, die sich das angucken, die sich Gedanken machen und aber so in der Form. Es ist natürlich so, ich bin allein. Es gibt noch keinen Arzt, der es akzeptiert. Klare Frage, also nein. Das kann ich nicht sagen. Doch, das schon. Und es gibt doch Quetschungen, das gibt es schon, nur es hat noch niemand so jemanden gesehen. Es ist natürlich auch so selten, es sind nur 0,02% der Bevölkerung. Okay, machen wir es mal so. Du sagst den Namen nochmal von dieser Erkrankung. Es ist das Ehlers-Danlos-Syndrom. Ja. Vielleicht gibt es ja Menschen im Zuhörerkreis, die irgendwie in ähnlicher Weise betroffen sind und dir eventuell weiterhelfen können. Das biete ich dir sehr gerne an, weil sonst, das ist so ein spezielles Krankheitsbild, sonst werden wir dir da nicht weiterhelfen können. Ja, aber was ich halt sagen wollte, ich will eigentlich auch den anderen helfen, und zwar diejenigen, es gibt nämlich Patienten, denen wird mehr geglaubt als mir, die einfach Schmerzen haben ohne Trauma, die plötzlich Schmerzen haben. Und ich habe an meine, weil ich das alles notiert habe, seit 2 Jahren alles aufgeschrieben habe, Tagebuch geführt habe, habe ich entdeckt, dass ein Trauma praktisch stattgefunden hat, eine Quetschung, die andere wahrscheinlich nicht damit assoziieren. Okay, das wird jetzt zu kompliziert, Birgit. Ja, ich suche Leute, vielleicht haben auch andere das Problem, dass sie 3 Tage später auch verletzt sind. Oder okay. Das ist jetzt rübergekommen, dass du das vielleicht in dieser Richtung suchst, und ich biete dir gerne an, dass wir einen Kontakt knüpfen. Und mehr kann ich leider nicht für dich machen. Einmal ganz, weil andere landen vielleicht auch in der Psycho-Ecke und haben ein wirklich riesenschlimmes Problem. Also es wäre schön, wenn sich da welche melden würden, weil ich habe schon versucht, die Leute ausfindig. Okay, das wurde jetzt so gesagt, und das ist ja dann auch klar jetzt. Ich finde es halt schade, dass es nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio war. Ich war eigentlich unvorbereitet heute. Ich hoffe nicht, dass es jetzt zu chaotisch wurde. Nein, es war schon alles in Ordnung. Birgit, dann wünsche ich dir eine gute Reise nach Chemnitz, sagtest du. Ich weiß nicht, weil ich muss ja bei der Zugfahrt eine Begleitperson haben, weil es ja gefährlich ist. Okay, ich wünsche dir, dass es eine gute Reise wird, und ich wünsche dir, dass es Erfolg hat. Und ich verspreche dir, dass, wenn sich hier irgendetwas ergibt, wir natürlich den Kontakt zu dir herstellen. Das wäre super. Ich wünsche dir alles Gute, Birgit. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Manuel. Manuel ist 18. Guten Morgen, Manuel. Hallo. Guten Morgen. Manuel, um was geht's bei dir? Ja, wir haben nämlich schon mal letztes Jahr gesprochen. Wir beide haben gesprochen? Ja. Um was ging's denn da? Ich habe was über meine Stottertherapie gesagt. Ah. Ja. Ja? Ja, ich habe die jetzt nämlich abgeschlossen seit letzter Woche. Ja, das war ziemlich schlimm voriges Jahr, ne? Ja. Und so wie ich es gerade höre, geht's schon ganz gut, oder? Ja, das ist jetzt besser geworden. Erzähl mal, wie verlief denn die Therapie? Ja, also in der ersten Phase hatten wir ja diesen Angstabbau gehabt und alles. Das habe ich was? Den Angstabbau. Angstabbau, ja. Und dann in der zweiten Phase haben wir halt noch verschiedene Techniken gelernt. Nämlich das Fluency Shaping zum Beispiel. Das was? Das Fluency Shaping. Erklär mal. Das ist das, wenn man also Luft holt und dann eben den Satz, den man sagen will, in einem Luftzug sagt. Ja, genau. Ja. Habe ich schon von gehört, ja, genau. Das hat so einen Spezialausdruck. Genau. Und ja, also ich habe mich aber jetzt für die Stotterkontrolle entschieden. Und ja, das klappt sehr gut. Ja, finde ich auch. Es ist ja schon recht fließend, geht's da schon voran so. Wie lange warst du in dieser Therapie? Also es sind insgesamt 10 Wochen, verteilt auf ein Jahr. Ach so. Ja. Verteilt auf ein Jahr. Das heißt, das war eine ambulante. Nee, das war eine stationäre Stottertherapie. 10 Wochen verteilt auf ein Jahr? Also immer wieder wochenweise musstest du dann in die Klinik, oder wie? Ja, also letztes Jahr im Februar bis Mitte März war das 5 Wochen an einem Stück, und da war ich dann immer in Bonn. Ah ja. Ja, und dann von Ende Mai bis Mitte Juni 3 Wochen, und dann die letzten beiden Nachbetreuungswochen war eine Woche im November und die letzte Woche. Und musst du jetzt nochmal hin, oder war es, ist es abgeschlossen? Nee, das ist jetzt alles abgeschlossen. Ja. Hat man dir noch Sachen zum Training mit nach Hause gegeben? Also wir haben da so ein großes Lehrbuch bekommen, wo wir halt auch so Texte drinstehen haben und Wörter zum Üben halt, damit wir das auch, also damit wir das auch so ja, zu Hause alles üben können und damit das halt nicht in. Sag mal, Manuel, wie ist das, wie ist das, wenn man sehr stark stottert? Stottert man nur, wenn Menschen anwesend sind, oder stottert man auch, wenn man für sich alleine im Raum ist und dann spricht? Also, ich habe das bis jetzt eigentlich immer nur gehabt, wenn andere Leute im Raum sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit mir selber spreche, dann ist das nicht. Und das war auch in der schlimmsten Zeit, als es ganz schlimm war, war das genauso? Ja. Das muss dir doch ganz komisch vorkommen. Da ist kein Mensch im Raum und du sprichst fließend und dann kommt jemand rein oder stotterst du? Naja, also da war es eigentlich schon, ja, also es, naja, also es war jetzt eigentlich schon, ja, also mir war das damals noch nicht so egal, wie es mir jetzt ist mit dem Stottern. Also das Stottern ist nicht heilbar, sondern ich hab das jetzt mein ganzes Leben lang. Und ja, also damit komme ich auch klar. Ja. Du bist 18 Jahre alt. Was machst du beruflich? Schule? Oder was? Ich mache seit September eine Ausbildung zum Fachlageristen. Zum Fachlageristen? Ja. Wie reagiert denn deine Umwelt, dass du jetzt anders sprichst als vorher? Ja, also die finden das sehr gut, dass ich auch da war. Und ja, also sind es eigentlich recht positiv. Hast du eigentlich eine Ahnung, woher das Stottern kommt bei dir? Warum du stotterst oder gestottert hast? Also die Therapeuten haben gesagt, dass das neurologische Gründe hat. Und ja, also, aber so genau kann ich das auch nicht so erklären. Also Manuel, das ist eine schöne Rückmeldung, das freut mich sehr. Ja. Und ich glaube, wenn du das jetzt weiter trainierst, dass du es irgendwann so perfektioniert hast, dass man es fast überhaupt gar nicht mehr hört. Das ist jetzt schon toll. Ja. Aber du weißt, dass viele berühmte Leute auch mal Stotterer waren in ihren jungen Jahren und hinterher haben die gesprochen wie die Weltmeister. Ja. Und das wünsche ich dir auch, Manuel. Ja, Dankeschön. Schön, dass du angerufen hast nochmal und weiterhin alles Gute und auch viel Erfolg für die Ausbildung. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja? Kann ich noch ein Autogramm haben von dir? Ja, klar, natürlich. Ja, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Ja, Dankeschön. Gut, Manuel. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir und hier ist Barbara. Barbara ist 35. Guten Morgen. Morgen, hallo Domian. Hallo Barbara, was geht's bei dir? Also bei mir geht's um Ehebetrug. Ja. Ehebetrug? Ja, also ich bin halt so, dass ich seit Jahren meinen Mann betrüge. Also du betrügst deinen Mann? Ab und zu, mal wieder. Wie lange bist du denn mit deinem Mann schon verheiratet? 15 Jahre. Und seit wann betrügst du ihn? Also, gleich am Anfang kann man sozusagen. Oh, warum? Ja. Warum hast du es gemacht? Und warum machst du es? Ich habe keine Erklärung dafür. Na, dann steig mich mal an. Vom Himmel fällt es nicht. Also das war ja so, nach dem Hochzeit sind wir nach Deutschland ausgewandert. Der war ständig, hat Spätschicht gearbeitet. Man war ganz alleine, keine Freunde, gar nichts. Woher kommt ihr denn? Aus Polen. Aus Polen. Ja, und das war mal ab und zu und das war nur so, damals war das anders wie heutzutage. Damals war es nur, um den irgendwelche Kick zu haben, weiß ich nicht. Ja, Zeit, Langeweile, keine Ahnung. Hast du denn mittlerweile ist es geworden, vor kurzem habe ich eine Affäre gehabt, eine monatige, und die hat mich tief ins Herz getroffen. Und das war das Auslöser, meinem Mann zu erzählen, alles, ne? Alles erzählt? Du hast dem Mann alles erzählt? Also ohne Details, also ich habe schon den ein bisschen geschund und so weiter, ne? Wie viel Mal bist du denn in den 15 Jahren fremdgegangen? Ja, schon öfter. Na, wir wollen aber die Wahrheit. So wirkliche Affären waren das 3. Aber wie viel Mal hast du mit einem anderen Mann geschlafen in den 15 Jahren? Oft. Ja, das sagt mal eine Zahl. Ich habe Angst vor dieser Zahl. Nee, ich aber nicht, ich will sie hören. Sag mal. Diese Zahl weiß ich gar nicht. Aber du kannst sie schätzen. Ja, so 10. Tun wir noch 10 drauf, 20. Nee, so übertrieben war's auch nicht. Das hast du so deinem Mann, nee, die Zahl hast du deinem Mann nicht erzählt? Nein, ich habe nur die drei wichtigsten Affären gesagt. Wie hat dein Mann reagiert? Es war traurig, aber er hat sich bedankt bei mir, weil er hat schon bei der letzten Affäre hat er jetzt viel gespürt. Weil wenn man zusammen so viele Jahre ist, der sperrt. War er denn all die Jahre dir treu? Ja. Oh. Und ich war seine einzige Frau, und die erste. Ah, die erste. Im Moment weiß ich nicht, ob der nicht blind von die Liebe zu mir ist. Hast du ihn denn damals, als ihr zusammengekommen seid, hast du ihn da geliebt? Ja. Ja. Und ich denke schon, man war jung, also wir sind jung verheiratet gewesen und so weiter, ne? Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Oh. So, jetzt hast du gebeichtet, dass das alles so passiert ist. Läuft denn deine Affäre im Moment auch noch? Nein, das war das Auslöser, weil der war auch verheiratet und früher, ja, wir haben darüber geredet, wir haben respektiert unsere Eheleute, aber wir haben beide darüber geredet, dass es nie mehr in die Ehe so ist, ne? Mhm. Und beide eigentlich waren wir gleich und dann sind wir doch in alles, was wir nicht machen wollten, so in unserer Affäre, das war wie Bestellung von oben. Alles, was wir nicht machen wollten, haben wir doch gemacht, irgendwie mit Streit auseinandergegangen. Okay, also ihr seid jetzt aber getrennt. Ja. Ihr seid getrennt. Also nicht du und dein Mann, sondern die Affäre. Ja, und du. Klar. Mhm. Ja, das wie geht es jetzt weiter mit dir und deinem Mann? Ja, der will mich, ja, wir haben ganze Nacht damals geredet und das und das. Ich habe dem noch nie gesagt, weil ich habe Angst um den gehabt und so weiter. Aber im Moment habe ich gefühlt, dass der so ein bisschen stärker ist oder sozusagen, weiß ich nicht. Moment, ja. Werde ich nicht schlau draus. Was heißt das? Soll es weitergehen mit euch beiden? Will er das? Ja, wir eigentlich wollen beide noch. Das heißt, er hat dir vergeben? Ja, sozusagen, so hat mir ja gesagt, ne? Und du möchtest aber auch. Aber das beschäftigt ihn immer noch, das ist klar. Aber. Ja, sicher ist das klar, das würde mich auch beschäftigen. Ich hätte dich eigentlich rausgeschmissen, sagen wir es so. Ja, ich hätte dich für die Ehrlichkeit, ja. Deswegen frage ich, ob der nicht blind von Liebe ist. Was besser für uns wäre jetzt. Das wäre besser für euch, wenn er blind vor Liebe wäre? Nein, wenn er dich rausschmeißen würde, oder was? Nee, ich stelle mir selber Frage, was ist jetzt besser in dem Moment? Was empfindest du denn für deinen Mann noch? Also immer wieder, wenn ich eine Affäre hatte oder sowas. Ich habe noch nie böse Worte über meinen Mann gesagt. Ich respektiere den. Ich schätze den, der ist ein guter Mensch. Ich liebe ihn. Ich würde so sagen, ich liebe ihn. Begehrst du ihn auch? Das leider nicht. Das nicht. Das heißt, du hast keinen Spaß, wenn du mit ihm schläfst. Genau. Schlaft ihr überhaupt noch miteinander? Ja, ab und zu schon. Aber das machst du nur ihm zuliebe? Ja. Woran denkst du, wenn du mit ihm schläfst? An den anderen. Oh, ja. Ich weiß nicht, ich denke, wir brauchen irgendwelche Eheberatung, ob das noch Ehe man nennen kann. Aber wir wissen, dass wir wollen das Beste für unsere Kinder. Ne? Wir streiten nicht, wir haben schon so viel durchgemacht zusammen, dass wir haben schon gelernt, miteinander zu reden. Wärst du denn? Und eigentlich war ich froh, dass ich denen das gesagt habe. Es war wie Stein vom Herzen gefallen, gell? Mit welcher Reaktion hattest du denn gerechnet? Ich habe früher immer nur gerechnet mit irgendwelchen Reaktionen, deswegen habe ich nichts gesagt. Das war jetzt Auslöser, weil ich war traurig und alles Mögliche. Mhm. Ich war bei Kartenlegerin davor. Ja, kannst du vergessen, Geldverschwendung. Okay. Aber die Frage ist, er vergibt dir jetzt, was schon sonderbar ist, finde ich. Ja, ich denke, ja. Ich glaube, es hätte dich mehr beeindruckt, wenn der auf den Tisch geschlagen hätte, ne? Und richtig wütend gewesen wäre. Beeindruckt nicht, aber vielleicht wäre besser für ihn. Ich will auch das Beste für ihn. Ja. Ist er dir zu weich und zu nachgiebig? Wahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch. Würdest du denn, wenn du sagst, wir wollen irgendwie ganz gut miteinander auskommen, auch der Kinder wegen und so, würdest du denn auf weitere Affären verzichten? Ich hab dem gesagt, ich kann dir das nicht versprechen. So, dann finde ich, dass diese Ehe keine Zukunft mehr hat. Ja. Dann finde ich, das sollte, hab ich auch befürchtet. Dann sollte man sich in Würde und wenn es geht, in Freundschaft trennen. Und das alles gut regeln wegen der Kinder. Aber dann hat man klare und ehrliche Verhältnisse. Ja. Das, wir haben uns jetzt gesagt, so, wir versuchen es. Im Moment ist es ja klar. Haben wir ein paar Schulden und so weiter. Das geht nicht von Tag auf Tag, ne? Ich meine, das ist ja ein großer Schritt. Um sicher zu gehen, dass man das auch richtig macht, solltet ihr schon noch mal zu einer Eheberatungsstelle gehen. Ja, das habe ich mal gedacht. Das kann hoffentlich nichts schaden. Aber dann vielleicht ist das Resultat dieser Eheberatung auch, dass dort herauskommt, dass es schlauer und besser und ehrlicher sich zu trennen. Barbara, wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen und dir in deiner Umgebung eine gute Beratungsstelle geben, an die Hand geben, eine Adresse. Ja, ich wollte dich auch nochmal was fragen, ob du schon mal von einem Buch gehört hast, Bestellungen bei Universum, und was hältst du davon, wenn... Ach ja, habe ich gehört. Ach, es ist eine Spielerei, aber ich nehme es nicht ernst. Es ist eine esoterische Spielerei. Weil im Moment, es gab ja so Sachen, vor welche ich mich befürchtet habe, und ja, die sind passiert. Ich bin irgendwie verzweifelt, ich suche mich selber, vielleicht kann ich mich ändern, ich weiß jetzt nicht. Suche die Antworten lieber in dir und nicht im Universum. Okay. Barbara, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an wegen der Infos. Und mehr kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, das... Glaubst du, dass ich in Informatik bin oder sowas? Mein Mann hat, der hat jetzt vor kurzem nachgelesen, dass es sowas ist, und das nennt man Nymphomanie, und das hat mit Kindheit zu tun. Also bei mir war Kindheit auch nicht gerade so. Okay, sagen wir so, wenn du in 15 Jahren 10-mal fremdgegangen bist oder sagen wir 15-mal mit jemand anderem geschlafen hast, ist das noch nicht, weiß Gott, nicht nymphomanisch. Sondern es ist ein Ausdruck einer Sehnsucht, die du offensichtlich in deiner Ehe nicht befriedigen kannst. So würde ich das jetzt von außen einordnen. Und was ist es eigentlich, Nymphomanie, so in Kurzen, kannst du mir das erklären? Eine Nymphomanie ist eine Frau, die Sex besessen ist, die nur Sex im Kopf hat und den ganzen Tag nur... Nee, das bin ich nicht. Das war in dieser Affäre war es dieses schönes Gefühl, dieses Spaß haben, irgendwo auszugehen. Naja, das ist was ganz anderes. Und nicht nur Sex, also vielleicht bei Männern war es Sex, ja klar. Barbara, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und alles Gute wünsche ich dir. Sehr gerne. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.43 Uhr. Und hier ist die Mara. Die Mara ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Guten Morgen, Mara. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Über was reden wir? Ich habe mich ein bisschen inspiriert gefühlt von dem Anruf von Maurice vorhin. Ja. Der auch Bezug genommen hat auf das Thema von gestern. Aber insgesamt geht es nicht nur um Alleinsein, sondern auch vielleicht um Verlassensein oder sich vielleicht ein bisschen komisch fühlen mit der Gesellschaft und dem ganzen Zeug, was momentan abgeht in der Welt und was momentan so los ist alles. Und aber auch insgesamt, was erklärst du mir noch ein bisschen genauer, wie siehst du dich, wie fühlst du dich, wie siehst du dich? Naja, also es ist seltsam. Also ich meine, momentan ist Karneval und total viele Leute feiern und fühlen sich total vielleicht glücklich und froh und alles ist in Ordnung und alles ist super. Und meine Mutter ist seit 2-3 Wochen im Gefängnis und mein Bruder ist seit 2-3 Jahren im Heim. Warum ist deine Mutter im Gefängnis? Sie hat halt, sie nimmt Drogen und hat versucht, sich halt irgendwie einen Weg dazu zu beschaffen, dass sie weiter Drogen nehmen kann. Und ich fühle mich halt auch ein bisschen schuldig dafür oder verantwortlich dafür. Und was halt bescheuert ist, was hat sie gemacht? Ist sie eingebrochen oder hat sie irgendwelche kriminellen Sachen gemacht? Ja. Ja, genau, kriminell. Ja, was hat sie gemacht? sie hat halt geklaut und hat halt versucht irgendwie sich irgendwie einen Weg dazu zu beschaffen, dass sie halt weiter Drogen nehmen kann. Ja. Also wie lange muss sie im Gefängnis bleiben? Naja, voraussichtlich bis Ende des Jahres, aber ich hoffe halt, dass sie noch eine Therapie machen kann. Also dass sie, also sie hat halt die Zusage, dass sie eine Therapie machen kann und dass sie einfach noch einen Weg daraus rausfinden kann. Mutter im Gefängnis, Bruder im Heim. Wie alt ist der Bruder? 13, also wir sind 11 Jahre auseinander. Und was machst du? Du bist 25, was machst du im Leben so? Ich bin Studentin. Was studierst du? Germanistik und Soziologie. Ja. Und ja, fühlst dich aber auch einsam und isoliert? Was total seltsam ist, weil eigentlich habe ich Leute und Freunde. Und hast du einen Freund? Naja, also ich hatte 2-3 Jahre eine Beziehung. Und wir waren sehr, sehr, sehr, sehr eng miteinander. Und wir haben alles Mögliche miteinander geteilt. Und naja, in der letzten Zeit ist es, also seit einem Jahr ungefähr, ist es ziemlich auseinandergegangen. Wir wohnen aber noch zusammen. Und er hat mir irgendwie versucht, einen Weg zu zeigen, der gerade ist und wichtig ist und richtig ist und hat mir auch total geholfen in meinem Studium und alles. Und aber trotzdem höre ich so ein Aber daraus. Also ihr wohnt zusammen, seid aber nicht mehr zusammen. Ja. Und ihr seid zusammen und du bist trotzdem allein, obwohl ihr zusammen wohnt. Ja. Du fühlst dich einsam. Naja, es ist so, dass ich versuche, irgendwie 2 Leben zu führen, weißt du? Also ich versuche irgendwie für meine Mutter das hinzukriegen, dass sie auch eine andere Wohnung hat und dass sie... Ja, zu funktionieren, das ist das eine Leben. Ja, dass es weitergeht und auf der anderen Seite versuche ich irgendwie auch meine Sachen hinzubekommen, aber das funktioniert halt irgendwie nicht. Wie sieht es denn tief in dir aus? Total bescheuert. Also ich gucke mir die Sachen an, die so in der Welt abgehen momentan. Da ist einfach nur total viel Streit und ich sehe in mir selber auch nur total viel Streit und denke mir irgendwie, was soll das eigentlich? Ne? Also ich denke mir auch, was haben andere Leute für Probleme und eigentlich... Also ist es so eine Sinnkrise, kann man das nennen? Ja, also ich meine, ich habe halt nicht viel Kontakt zu anderen Leuten, weil ich mir selber Vorwürfe mache und denke irgendwie, wie gesagt, andere Leute haben auch Probleme. Welche Vorwürfe machst du dir denn? Naja, wie gesagt, ich denke halt, dass ich daran schuld bin, dass meine Mutter Drogen nimmt und ich denke halt auch irgendwie, dass mein Bruder wegen mir im Heim ist. Moment mal, langsam. Wie alt ist die Mutter? Ja, sag mal. Ja, natürlich. Meine Mutter ist 20 Jahre älter als ich. Meine Mutter ist 53. 53. Wie lange nimmt die schon Drogen? Noch nicht so lange. Meine Mutter nimmt seit 3 Jahren Drogen und hat aber früher schon viel Alkohol getrunken. Der Vater von meinem Bruder, wir sind von verschiedenen Vätern. Der Vater von meinem Bruder ist spielsüchtig gewesen eine Zeit lang und hat auch vieles nicht hinbekommen. Mein Vater hingegen hat eine Arbeit und also, kriegt vieles im Leben hin und pocht aber auch immer drauf und sagt auch immer, mach deinen Weg weiter und versucht das alles hinzubekommen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber so rein rational ist dir ja hoffentlich völlig klar, dass du für das Leben deiner Mutter nicht verantwortlich bist. Das wäre ja absurd, wenn du als Tochter, 20 Jahre jünger, dich verantwortlich fühlst für deine absolut erwachsene und im Leben stehende Mutter. Ja, wie ich sagte, also ich meine, keiner weiß, wie man sich fühlt als Mutter. Ich habe mit 20, nachdem ich ausgezogen bin, also ich bin mit 18 ausgezogen und 2 Jahre danach habe ich einen One-Night-Stand gehabt und danach war ich schwanger und dann habe ich halt eine Abtreibung gemacht, einfach so. Wie stehst du da heute zu? Ja, je mehr Gedanken man sich darum macht, desto schlimmer fühlt sich's an. Also man denkt halt irgendwie. Du bräust es. Ja, na klar. Mhm. Irgendwo. Also was heißt, na klar, andere Frauen kommen da besser mit klar, mhm, oder denken sich irgendwie. Aber Mann, das sind so viele Baustellen bei dir. Wenn wir jetzt nur ein bisschen miteinander reden, jetzt erzählst du mir das von der Abtreibung, von der Mutter, dann so von den grundsätzlichen Dingen, wie du so die Welt beobachtest, das sind ja ganz, ganz viele Bereiche. Ja, und ich muss auch noch versuchen zu studieren. Also ich will ja auch studieren und ich will auch weitermachen. Macht dir das denn Spaß, das Studium? Na klar. Ja. Also ich, klar, das. Schaffst du das? Vielleicht flüchte ich mich da auch drin. Das kann auch sein, dass ich sage, ich versuche da irgendwie einfach einen Weg zu gehen und will da gar nicht drüber nachdenken, was eigentlich gerade so los ist bei mir. Und dann ist das, was ja auch wichtig ist, weil ich meine, wie gesagt, andere Leute haben andere Probleme und andere Leute sagen einfach, ich sag jetzt einfach und das geht weiter, weißt du? Dann wohnst du mit deinem Freund zusammen, mit dem du gar nicht mehr zusammen bist. Das ist auch eine Situation, die sicher nicht gerade sehr förderlich ist und dich aufmuntert. Mara, ich rate dir dringend, dass du dir von außen ein wenig Hilfe holst. Ja, aber weißt du welche? Also ich meine, ich habe mehrere Therapien gehabt. Ich habe mit 15 angefangen, Therapien zu nehmen, weil ich selber auch chronisch körperlich krank war und es ist besser geworden, aber ich meine, Therapien und es ist alles in Ordnung, aber das ist halt auch immer eine unpersönliche Sache und es ist immer distanziert und man hat ja vielleicht nicht so den. Gut, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist. Ach, Freunde, also ich meine, ich hab da eigentlich Leute, weißt du, ich habe. Ich finde auch, dass man sich alle sehr viele Therapien, vielleicht sogar die meisten, sparen kann, wenn man gute Freunde hat. Aber manchmal hat man die nicht. Und manchmal ist es vielleicht auch zu kompliziert, dass die Freunde, wenn sie nicht gerade die tollsten Freunde sind, auch überfordert sind. Wir können jetzt in unserem kleinen Gespräch das natürlich diese vielen Dinge nicht ansatzweise lösen, die du jetzt erwähnt hast. Wenn wir beide unsere Stunde unterhalten würden, kämen wahrscheinlich noch viel mehr Aspekte dazu. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Menschen, einen kompetenten Menschen, der sich intensiv mit dir regelmäßig auseinandersetzt. Und wenn das kein Freund ist, dann muss es ein Therapeut sein oder ein Arzt. Nur so geht's, wenn du es alleine nicht schaffst. Und ich glaube, dass du es alleine nicht schaffst. Ich habe so ein Gefühl, dass du dich im Kreis drehst. Aber ich habe einfach die Angst, dass es vorbei ist morgen. Wie vorbei? Also, oder das weiß ich nicht. Ich habe Angst, irgendwie alles zu verlieren, weißt du? Ich habe irgendwie Angst, dass. Was meinst du mit verlieren? Was könnte morgen vorbei sein? Dein Leben? Das irgendwie. Weißt du, ich meine, als ich 11 Jahre alt war, ist mein Bruder geboren und es kann sein, dass ich das halt nicht mehr irgendwie wahrnehme, wie er wirklich war oder wie er wirklich ist, sondern dass ich halt nur noch irgendwie, ich meine, mein Bruder hat ja auch seine Probleme und dass er sauer auf mich ist, oder? Moment, du gibst mir keine Antworten auf meine Fragen. Die Frage war gewesen, was meinst du damit, es könnte morgen vorbei sein? Oder du kannst alles verlieren morgen, was meinst du damit? Meine Familie, mein Leben, mein alles, was. Aber ich höre nicht daraus, dass du mit dem Gedanken spielst, dass du dich töten möchtest. Natürlich. Das meinst du nicht, oder doch? Natürlich meine ich das auch. Ach, das meinst du auch. Was meinst du denn, was ich mache? Ich meine, also du hast Angst, niemand, du hast. Es ist einfach niemand da, weißt du? Es ist einfach. Ich sitze hier und mache mir einfach nur Gedanken und bin in meinem eigenen Ding und Mara, höre einfach nur, was alles scheiße ist in der Welt und denke mir irgendwie. Ich verstehe. Aber weißt du, das. Dann ist es aber ganz klar, dass du Hilfe von außen brauchst, das schaffst du jetzt nicht alleine. Insofern ist es gut, dass du angerufen hast und wir werden dir gleich auch noch versuchen, dich weiterzuleiten. Aber dann musst du dir ganz dringend Hilfe von außen suchen. Sonst kommst du in den Sog, in diesen dunklen Sog rein. Da bin ich doch schon längst. Ja, aber noch weiter. Das muss man jetzt abbremsen. Ja, natürlich. Und du hast und ja eine meine Mutter muss das auch schon längst abbremsen. Meine Mutter ist seit 2 Jahren heroinsüchtig und ich habe immer versucht, irgendwie, ich habe schon auch mehrere Male ihr irgendwie Geld gegeben, dass sie nicht ins Gefängnis muss, und jetzt ist sie doch im Gefängnis, und ich habe ja Ideale, weißt du, ich denke, das muss weitergehen, und irgendwie will ich. So, Mara, jetzt werden wir das hier werden wir das jetzt beenden, das Gespräch, und das werden wir im Hintergrund weiterführen, weil ich wirklich finde, dass wir dir jetzt richtig unter die Arme greifen sollten. Dazu bitte ich dich aufzulegen, und wir melden uns gleich nochmal, okay? Okay. Dann wünsche ich alles Gute, und wir melden uns gleich, okay? Ja, gut, also danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Claudia. Claudia ist 40. Guten Morgen, Claudia. Hallo, Claudia. Ah, da ist die Claudia. Ja, hallo, Claudia, entschuldige. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Um was geht's bei dir? Es geht um, ich hatte eigentlich gestern schon mal angerufen. Es geht um Einsamkeit. Und zwar, ich habe eine Erkrankung, das ist ein atypischer Gesichtsschmerz, sagen die Ärzte, gibt es auch, wird auch genannt Trigeminusnerv. Mhm. Wie ist dieser Schmerz zu beschreiben? Oh, ganz schrecklich. Also der ist so schlimm, dass man manchmal weiß gar nicht, was man machen soll. Und das Schlimmste ist, ich habe nicht zu Hause, was mir helfen könnte. Ich habe schon verschiedene Medikamente, die sehr stark sind. Und ich muss immer dann ins Krankenhaus. Mhm. Und die müssen mir dann eine Schmerzinfusion geben. Aber nicht nur eine, sondern dann muss ich 2-3 Tage bleiben, damit der Schmerz wieder abklingt. Beschreib das mal, wo genau, in welchem Bereich des Gesichts ist dieser Schmerz? An der Wange praktisch, am Auge hoch. Also es ist auch schon mal auf der rechten Seite gewesen, dann ist es schon mal auf der linken Seite gewesen. Und wie oft ist das so ganz stark, dass du ins Krankenhaus musst? Ja, mir geht's eigentlich, das ist halt so, ich bin zweimal an den Nasennebenhöhlen operiert worden, weil man dachte, es käme davon. Aber dann hat man doch entdeckt, dass es der Nerv ist. Und wie gesagt, wenn ich mich aber jetzt, ich muss Medikamente nehmen, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Mhm. Also ich habe praktisch mein Leben verloren. Also ich bin aus dem Leben gerissen worden. Durch diese Erkrankung? Durch diese Erkrankung, weil ich bin eigentlich ein aufgeschlossener Mensch. Ja. Aber dadurch, dass ich auch, ich muss halt aufpassen, wenn ich rausgehe, wenn es windig ist. Ja. Und man kann therapeutisch nichts machen? Ja, ich bin bei einem Therapeuten. Ja gut, man muss das Leben ändern, das weiß ich mittlerweile, weil irgendwann kommt man ja mal auf den Gedanken, dass irgendwas verkehrt läuft. Könnte man durch eine Lebensänderung diese Krankheit bekämpfen, besiegen, in den Griff kriegen? Ja, das versuche ich jetzt. Inwiefern muss man das Leben denn da ändern? Ja, dass man nicht immer auf Leute eingeht, weil ich bin eigentlich ein Typ gewesen, der jedem geholfen hat oder der das auch mit der Familie immer so gut geregelt hat und so, dass man dann halt auch mal sagt, man muss sich mal um sich selber kümmern. Also ist das eine psychosomatische Erkrankung? Ja, ich nehme an, das ist bei mir psychosomatisch, dass der Körper dann gestreikt hat und dann hat er mal Kopfschmerzen, Beschwerden, aber da denkt man ja nicht so viel nach drüber. Dann nimmt man mal eine Tablette und dann geht's wieder. Aber dass dann irgendwann mal ein Punkt kommt, wo der Körper halt nicht mehr, wo er dann sagt, so geht es nicht mehr weiter. Ah, ich hatte jetzt gedacht, das ist eine rein neurologische Geschichte durch die Operation. Ja, hatte ich ja auch am Anfang gedacht, aber ich war auch in der Röhre, sonst würde man das auch sehen, wenn sich, beziehungsweise, sagen wir mal, wenn der Nerv übereinander stehen würde. Mhm. Das heißt, du musst jetzt ganz anders an dich herangehen, um Erfolge zu erzielen. Und das ist natürlich nicht einfach. Das glaube ich. Genau. Und es gibt ja auch so Selbsthilfegruppen und es gibt kaum welche, die diesen Schmerz praktisch. Ich kenne nicht viele Leute, die das haben. Wer so etwas hat, könnte sich bei uns sehr gerne melden und wir reichen das weiter an Claudia, okay? Ja, das wäre nett. Claudia, denn die Sendung ist jetzt um, das kann ich dir noch so ganz schnell anbieten. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik, Benjamin Flies, morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.